1. AUS Tiefster not roof ICH zu dir, Herr. 2. Herr, hor mein gebeten schenk meinem instandigen flehen dein aufmerksamkeit. 3. Wenn du, Herr ansier sunden genor festhalten wordest, konnte niemand vor dir bestehen. 4. Doch bei dir gibt es vergebung, damit die Menschen dich in Ehrfurcht respektieren. 5. ICH wart geduldig auf den Herrn, mein Seel vertraut auf sein Versprechen. 6. Mein Seel sent sich nach dem Herrn mehr als wachte auf den Morgen warten. 7. Israel soll auf den Herrn hoffen, den bei ihm findet sich Gnade und reichlich Erlösung. 8. A word Israel von all seinen Sünden befreien.